die göttliche komödie von dante die hölle sechzehnter gesang schon waren wir wo man den schall der wässer vernahm die zu dem nächsten kreis einstürzten dem summen gleich um bienenkörbe tönend als schnellen laufes allzumal drei schatten von einer schaar die unter jenem regen der herben qual vorüberging sich trennten sie kamen auf uns zu und riefen sämtlich steh still du der nach deiner tracht zu schließen ein bürger unsrer stadt scheint der verderbten weh welche wunden alt und neu erblickt ich die ihren gliedern eingebrannt die flamme noch schmerzt es mich wenn ich daran nur denke auf ihren ruf hielt horchend still mein lehrer wandt mir das antlitz zu und sprach halt ein jetzt denn diesen muß mit achtung man begegnen und wär's nicht ob der glut die von natur hier herabgeschleudert wird so möcht ich sagen dich zu beeifern zieme dir vor ihnen das frühere lied begannen da wir standen von neuem sie und uns erreichend faßten sich alle drei umdrehend wie ein rat sich wie einst entkleidet und gesalbt die kämpfer sich blöß und vorteil abzulauschen suchten eh sie einander schlag und stoß versetzten so wendete ein jeglicher das antlitz mir wirbelnd zu daß in verkehrter richtung der hals beständig umlief mit den füßen und wenn das elend dieser sand'gen stätte und unser traurig lautlos antlitz uns auch und unser flehn verschmähn läßt fing der ein an so rühre deinen sinn doch unser nachruhm uns wer du bist zu sagen der die hölle so sonderfahr durchstreicht lebend'gen fußes er dessen spur du hier mich siehst betreten obgleich er nackt jetzt und zerfleischt einhergeht war einst von größrer würd als du wohl glaubest der trefflichen Valdrada Enkel ist er mit Namen Guido Guerra der im Leben viel durch den Rat viel mit dem Schwert vollbrachte der andre hinter mir den Flugsand stampfend Tecchiaccio Aldobrandi ist dess Stimme man droben in der Welt wohl hören sollte und ich mit ihnen hier ans Kreuz geschlagen bin Jakob Rusticucci und gewisslich das schlimme Weib bringt mir am meisten Schaden wenn vor dem Feuer sicher ich gewesen hätt ich mich unter sie herabgestürzet und wohl gelitten glaub ich hätt's der meister doch weil ich mich gesenkt dort und verbrennet ward von der furcht besiegt mein guter wille der mir begierde gab sie zu umarmen drauf ich begann verachtung nicht nein kummer hat euer zustand mir so tief ins innre geprägt daß er nur langsam ganz entschwindet sobald mir dieser mein gebieter worte gesagt aus denen ich wohl schließen mochte daß männer eures gleichen sich uns nahten von eurer stadt bin ich und immer habe ich eurer taten und verehrten namen gedacht mit lieb und sie erwähnen hören den wermut fliehend wall ich der süßen frucht zu die der wahrhaft'ge führer mir versprochen doch muß ich bis zum mittelpunkt erst stürzen wenn lange zeit der geist noch deine glieder bewegen soll antwortet drauf mir jener und wenn dein ruf nach dir soll erglänzen sprich wohnen edelsinn und tapferkeit noch in unsrer stadt wo sie gepfleget oder sind ganz und gar aus ihr sie jetzt entflohen denn dort wilhelm bossier der seit kurzem mit uns hier klagend wallt mit den genossen hat uns gar sehr gequält durch seine worte das neue volk der schnell gewachsene reichtum hat stolz und übermut in dir erzeuget florenz so daß du schon dich drob beklagest so rief ich mit emporgehobnem antlitz die drei nun hier die antwort ahnend starrten einander an wie man die wahrheit anstarrt wenn es dir künftig mehr nicht kostet andern genug zu tun antworteten sie alle o glücklich du der frei den sinn du äußerst drum wenn du einst aus diesen finstern städten entrinnst die schönen sterne wieder schauend und es dich dann dort war ich freut zu sagen so unterlasse nicht von uns zu sprechen drauf brachen sie das rad und flügeln schienen die raschen füß im fliehen zu vergleichen nicht schneller hätte man vermocht ein Amen zu sagen, als sie uns entschwunden waren. Darob mein Meister fortzugehn für gut fand. Ich folgt ihm, und nun waren wir ein wenig gewallt, als uns so nah des Wassers Lärm kam, daß man kein Wort von uns verstanden hätte. Wie jener Fluss, der ab von Visos Berge nach morgen hin zuerst den eignen Lauf hat, der Apenninen linkem Hang entströmend, der Aquaceta oberhalb genannt wird, bevor er niedersinkt zum tiefen Grunde und bei Forli dann ist des Namens ledig, dort, ob San Benedettos Kloster schallet, durchs Hochgebirg in eine Schlucht entstürzend, wo Tausende wohl Zuflucht finden sollten. so hörten wir von einem steilen riffe herab die trübe flut hier widerhallen die wohl in kurzer zeit das ohr verletzte den leib hatt ich mit einem strick umgürtet mit dem ich mehr als einmal jenes pardel mit buntbemaltem fell zu fangen dachte nachdem ich nun ihn ganz von mir gelöset so wie mein führer mir geboten hatte reicht ich ihn diesem hin zum knäuel verschlungen drauf er sich nach der rechten seite wendend ein wenig von dem rand entfernt hinunter ihn schleuderte in jenen tiefen abgrund wahrhaftig etwas neues muß entsprechen begann ich bei mir selbst dem neuen zeichen das mit dem blick der meister so begleitet o wie behutsam ziemt's zu sein dem menschen bei jenen die nicht nur die tat erschauen nein mit dem geist in die gedanken blicken er sprach bald muß hier oben an nun langen was ich erwart und was dein sinn schon träumte bald muß es deinen blicken sich enthüllen stets soll der wahrheit die der lüge ähnelt der mensch so viel er kann die lippen schließen weil sie ihm schmach bringt ohne sein verschulden doch kann ich hier nicht schweigen und ich schwöre bei der komödie worten dir o leser so wahr sie späten beifall nicht vermisse daß durch die dichte dunkle luft ich eine gestalt wie schwimmend sich empor sah heben drob auch selbst unerschrocknere herzen staunten wie einer auch wohl steige der den anker zu lösen niedertaucht und einen felsen umklammert oder was sonst birgt die meerflut sich oben streckt nach sich die füße ziehend. Ende von 16. Gesang.